ja was macht er dann? Er lacht sich einer an. Kleine Frau im Frühling möchte auch zu zweien sein. Ja, was macht sie dann? Ja, was macht sie dann? Sie lacht ihn gleichfalls an. Und sie wandern nicht mehr einsam durch Feld und durch Flur, denn jetzt liegen sie gemeinsam am Busen der Natur. Junger Mann im Frühling möchte nicht allein sein. Ja, was macht er dann? Ja, was macht er dann? Er lacht sich einer an.